Noch ein Punkt, das ist kein deutsches Phänomen, also Callcenter gibt es irgendwie in der Form, also in dieser Organisierungsform, seit Ende der 80er Jahre, das sind hauptsächlich in den USA, mittlerweile ist es aber schon eine weltweite Geschichte, wobei die Zentren schon in Nordamerika und Europa weiter liegen, aber es gibt auch in Südamerika Callcenter oder in Indien zum Teil auch Callcenter zum Beispiel in Indien, die Anrufe aus Europa annehmen, ne? Also so Geschichten gibt es schon, dass in Europa selber konzentriert sich das auf bestimmte Regionen wiederum, also in Deutschland zum Beispiel Ruhrgebiet, in Irland, Gegend um Dublin, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Schottland ist so eine Region, Niederlande, Amsterdam, da sind viele. Warum die jetzt sich da konzentrieren, da müssen wir dann mal im Fall reden. Klar geht es darum, billige Arbeitskraft vorhanden, aber auch Arbeitskraft, die verschiedene Sprachen kann oder eine bestimmte Sprache und so, spielt da eine Rolle. Deswegen in Deutschland auch so eine Konzentration in den Regionen, wo jetzt kein allzu starker Akzent gesprochen wird. Vielleicht gibt es deswegen hier auch keine, ich weiß nicht. für uns ist das der Punkt halt vor allem interessant, weil selbstverständlich badisch im Callcenter gesprochen. Das ist ein Service. Ja, es gibt tatsächlich regionale Callcenter, ne? Also für uns halt insofern interessanter, dass zum Teil jetzt auch wirklich so Produktionsketten und Zusammenhänge von Arbeit, Zusammenhänge von Ausbeutung gibt, die wir da thematisieren können, dass es nicht so einen Bezug hat, also Standort und wir und so weiter, sondern man kann auch tatsächlich diese Verbindung ziehen und das tun auch Arbeiterinnen im Callcenter selber, also jemand, der dann in Dublin in einem Callcenter arbeitet, was auch deutsche Kunden betreut und so, da gibt es natürlich ganz schnell Bezüge. Ja, der letzte Punkt, warum im Callcenter war, klar, 98 gab es in der Citibank, also in mehreren Callcenter der Citibank im Ruhrgebiet, so tageweise Streiks, wo damals immer so gesagt, der erste Streik in Callcentern und so weiter ist, gut, würde ich eigentlich behaupten, dass es nicht so ist, aber zumindest in der Region der erste, der so breiter diskutiert wurde. Also so Mitte, Ende 98. Die Hintergründe könnten wir noch mal beschreiben später. Also es ging eigentlich darum, die wollten mehrere zumachen und ein neues aufmachen. Das haben sie auch dann gemacht. In Duisburg gibt es halt so ein Hochhaus, 1000 Leute, wobei nicht alle von den 1000 im Callcenter arbeiten, aber ein Großteil. Und für uns war halt klar, wir wollten herausfinden, was zeigt das, was gibt es da eine neue Konfliktualität, kann in solchen Strukturen, also ins Kreuzer dann auch sowas wie so eine Macht entstehen und so, das waren halt die Fragen. Ja, und Marco erzählt jetzt, was wir dann gemacht haben. Ja, wobei ich wollte noch was ergänzen. Es war eigentlich müsste jetzt bei den Punkten ein bisschen klar geworden sein, dass es nicht so sehr darum ging zu sagen, Callcenter, das sind irgendwie das die ganz böse Ausbeutung und wir wollen wieder irgendwie zurückkehren zu irgendwie den tariflichen Bedingungen des Banksektors oder so, sondern dass in erster Linie uns interessiert hat, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist für neue Formen von Arbeitermacht oder wie man das auch nennen möchte. Also dass das irgendwie eher so das war, was uns interessiert hat oder bewegt hat, uns jetzt auf Callcenter bisschen zu konzentrieren. Ja, und was haben wir jetzt genau gemacht? Also eigentlich gab es drei Phasen von dieser Untersuchung und die erste Phase, die begann Ende 99 und die bestand darin, dass wir eigentlich erstmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes untersucht haben. Einmal dadurch, dass einige von uns, also ich glaube, ja, der Großteil irgendwie ja, bis auf zwei Leute. Sechs Leute oder so. Ja, bis auf solche Schlosser und so. Dass die alle irgendwie in Callcenter auch arbeiten gegangen sind, was einmal natürlich den Vorteil hat, dass man dann damit die Miete bezahlt, aber halt auch irgendwie halt als eine Sache, um wirklich genau zu verstehen, wie ist denn diese Arbeit dort organisiert, was diskutieren die Leute und um sich das einfach mal genauer anzugucken. Das war halt auch möglich, weil halt diese Masseneinstellung gab. Also, das hat dann zum einen dazu geführt, dass man halt selber diese Erfahrung gemacht hat. Das hat auch dazu geführt, dass man irgendwie Kontakte gekriegt hat zu anderen Leuten, die dort arbeiten, dass wir jetzt zum Teil Interviews gemacht haben, um halt einfach zu gucken, wie nehmen die Leute den Job wahr, was sind Bedingungen in anderen Callcentern, also wir haben da schon eine Reihe von Interviews gemacht. Zu dieser Phase gehörte auch, dass wir einfach jetzt erstmal Material gesammelt haben von Instituten, also statistisches Material, als halt auch Material irgendwie über Callcenter in den USA und haben versucht, das irgendwie so ein bisschen auszuwerten, um da einen Trend irgendwie oder über bestimmte Tendenzen ausmachen zu können.